Oh, sehr. Seit Monaten habe ich mich nicht mehr so wohl gefühlt. Aber das ist ja wunderbar, Liesl. Grüß Gott, Herr Doktor. Guten Tag. Was hältst du von einer Spazierfahrt in den Prater? Hm? Aber ja, Liesl. Warum denn nicht? Wenn sogar mein Arzt es empfiehlt. Großartig. Apropos, hat Ihnen Elisabeth erzählt? Gestern Abend haben wir mit Dr. Tausig diniert und er findet, dass sie schon viel besser aussieht. Wirklich? Wie schön. Auf Wiedersehen, Herr Doktor. Auf Wiedersehen, Elisabeth. Gnädige Frau, Fräulein von Ritter. Sie fühlt sich nicht besser. Warum sollte sie das denn behaupten? Um sich zu beruhigen. Wenn dir das gelungen ist, dann ist das doch schon ein Fortschritt gegenüber anderen Ärzten. Ja, vielmehr, um mich zu beruhigen. Siehst du, das ist die Art, wie dein Mann behandelt. Der Patient beruhigt den Arzt. Weil der arme Idiot nicht weiß, was er tun soll. Schau. Das ist für die Wiege. Gefällt sie dir? Anstatt Samt oder Flanell. Wenn es ein Bub wird, dann werde ich eine kleine Borte darum häkeln, um sie ein bisschen aufzuputzen. Und wenn es ein Mädchen wird, dann schlage ich vor, es zu ertränken, wie junge Katzen. Was meinst du, Liebling? Ja, wie du willst, ja. Aber alles nur ein Blöd! Dabei hat sie behauptet, dass dieses Ding hier... Sei vorsichtig, du wirst dich schneiden. Das würdest du bemerken. Aber warte. Freier. Mein Gott, was ist denn passiert? Okay. Ja, haben Sie es ruiniert. Guten Abend. Grüß dich. Verzeih. Na, bitte. Guten Abend, Frau Martha. Guten Abend, Sigmund. Möchten Sie eine Tasse Kaffee? Gern. Ihnen kann ich doch nichts abschlagen. Du unter uns, lieber wär mir... Ein Cognac, wie gewöhnlich? Ja. Wie geht's, Fräulein von Ritter? Josef, apropos, ich habe gerade deine Arbeit über den Fall Anna O. gelesen. Das ist eine ganz unglaubliche Geschichte. Aber das Unglaublichste daran ist die Ähnlichkeit mit meinem Fall Elisabeth. Nur die Arbeit ist unvollständig, da fehlen noch Aufzeichnungen. Hast du mit Meinert gesprochen? Ja, sag mir, wo sind die anderen Aufzeichnungen? Was hast du ihm gesagt? Wem? Meinert. Achso, der hat die Elisabeth lange behandelt und ich wollte gerne wissen, was er für sie getan hat. Aber sag mir, wo sind die restlichen Notizen? Wer hat zuerst von Hypnose gesprochen, er oder du? Na, ich denke schon, ich. Hast du ihm gesagt, dass du Elisabeth von Ritter mit Hypnose behandelst? Das mag sein. Ach du lieber Gott, Fried. Sigmund, ganz Wien weiß jetzt Bescheid. Dreimal wurde heute schon im Allgemeinen darüber geredet. Na und? Du weißt doch, dass der Begriff Hypnose aus der Sprache der Medizin verbannt ist. Das ist dir doch bekannt. Du verbringst deine Zeit damit, sie anzuwenden, als handele es sich um Arnika oder Melissengeist. Weißt du, du nimmst sie mir weg? Natürlich. Gestern triffst du Meinert und sprichst mit ihm über Hypnose. Was wird dich denn daran hindern, morgen mit dem Erstbesten darüber zu reden? Ach, Josef, ich habe dir doch mein Ehrenwort gegeben. Liebe, Sigmund, es ist mir zu gefährlich. Zu riskant. Ich möchte nicht Gefahr laufen. Gefahr laufen? Aber Josef, wir sind doch keine Verbrecher. Unsere Kollegen haben das Recht, das alles zu wissen. Das ist ein ganz ungewöhnlicher Fall. Ja, du wirst ihnen die Geschichte erzählen, bloß weil du es für deine Pflicht hältst. Nein, es ist deine Pflicht, das alles zu erzählen. Du bist in einer guten Position. Du bist ein bekannter Arzt. Es ist deine Pflicht, alles zu sagen. Du selbst hast gesagt, dass die Arbeit unvollständig ist. Ja, dann vollständig oder nicht. Eins ist doch sicher, Symptome, gegen die wir bisher machtlos waren. Hast du geheilt? Hm. Bitte, darf ich noch einmal... Ja, bitte, bitte. Du schreibst doch hier selbst. Ab diesem Moment beginnt Anna wieder Flüssigkeit zu sich zu nehmen. Das ist doch Genesung. Und hier, der entscheidende Satz. War einmal die geistige Ursache enthüllt, hörten die Hustenanfälle auf. Das ist doch Genesung. Ich hätte dir das nie in die Hände geben dürfen. Das ist doch keine klinische Untersuchung. Das ist ein einfacher Bericht, eine Art Tagebuch, das nicht einmal sämtliche Fakten enthält. Aber dann gib sie mir doch, Josef. Warum? Weil du annimmst, es könnte auch in einem anderen Fall helfen. In deinem Fall Elisabeth von Ritter zum Beispiel. Aber natürlich, die haben doch eine unglaubliche Ähnlichkeit. Du beschreibst deine Patientin als eine intelligente, junge Frau, hübsch und unverheiratet. Ja, unverheiratet. Warum? Weil sie ihren kranken Vater pflegen muss. Das ist doch genau mein Fall, Elisabeth. Es handelt sich um zwei völlig verschiedene Fälle, Sigmund. Der Fall Anna O. ist nicht so einfach, wie er dir erscheint. Und auch nicht ungefährlich. Du ahnst ja nicht, welche Komplikationen sich da ergeben haben. Na, dann gib sie mir doch, Josef. Vielleicht führt es zu nichts. Aber wenn du mir nichts sagst, führt es ganz bestimmt zu nichts. Und du versprichst mir, keine voreiligen Schlüsse daraus zu ziehen. Geschworen. Also schön. Was möchtest du denn wissen? Josef, die Erinnerung. Das ist es, was mich so fasziniert. Und das passt ganz genau in die Theorie von Charcot. Charcot sagte immer, diese Leute leiden unter ihrer Vergangenheit. Und im Augenblick, in dem deine Patientin sich von ihrer Erinnerung befreit hat, war sie geheilt. Geheilt? Na ja, natürlich. Sigmund, sie wurde nie geheilt. Na ja, aber trotzdem. In der Hypnose hat sie meine Fragen nie beantwortet. Ich habe dann schließlich darauf verzichtet. Ich habe sie einfach reden lassen. Und tauchte dann plötzlich irgendwann einmal irgendeine Erinnerung auf. Dann bestand keine logische Verbindung zwischen dieser Erinnerung und dem Schmerz. Aber natürlich, weil sie alle ihre eigene Logik haben. So wie diese Hustenanfälle jedes Mal, wenn sie Musik hört. Also du, ich habe das dreimal lesen müssen. Am Anfang habe ich geglaubt, du hast dich geirrt, aber du hast sie ja sogar ins Konzert mitgenommen. Ja, ja, vor dem Konzert war immer alles völlig in Ordnung. Ja. Kaum begann die Musik, fing sie an zu husten. Im weiteren Verlauf des Abends wurden ihre Hustenanfälle so stark, dass ich mit ihr raus musste. Sie wäre mir glatt erstickt. Jedes Mal war es dasselbe. Wie oft hast du dir mitgenommen? Was spielt das für eine Rolle? Ja, na ja, na, wahrscheinlich keine. 8 Mal. 8 Mal, ja. Und wie hat sich denn dann die Ursache dieser Hustenanfälle manifestiert? In einer ihrer Selbsthypnosen. Ach ja, indem sie dich bei der Hand hielt, nicht? Warum fragst du danach? Na gar nicht, du schreibst da, sie konnte nur reden, wenn du sie bei der Hand hielst. Sie hielt mich bei der Hand. Bist du zufrieden? Ja, das ist natürlich ein großer Unterschied. Mhm. Also, nun sprich mal weiter. Sie begann sich im Takt einer Melodie zu wiegen, die nur sie hörte. Ja, als ob sie einen Walzer tanzen würde. Ja, plötzlich verzerrte sich ihr Lächeln zu einer Grimasse. Sie bekam einen starken Hustenanfall und sie starrte mich an, als ob sie mich um Hilfe anflehen wollte. Und da begann sie Einzelheiten zu erzählen. Ja, es war abends. Ihr Vater war damals schon schwer krank. Sie wachte bei ihm, ihr Vater schlief, als sie plötzlich aus einem Nachbarhaus Tanzmusik hörte, die er unwiderstehlich zu sein schien. Und so begann sie, die Melodie vor sich hinsummend, Walzer zu tanzen. Plötzlich bemerkt sie, dass ihr Vater sie mit weit offenen Augen anstarrte. Durch den Schock, beim Tanzen ertappt worden zu sein, stockt ihr der Atem. Was hast du getan, Anna? Nichts. Ich habe gehustet. Das hat dich geweckt. Schlaf weiter. Augenblicke später war er tot. Das ist doch unglaublich. Und seit diesem Tag erzeugt Musik stark rhythmisierte Musik, diese Hustenanfälle, ist doch von einer fantastischen Logik. Aber das Fantastischste daran ist, dass sie geheilt wurde, als sie dir diese Erinnerung geheilt erzählt. Sigmund, sie wurde nie geheilt. Ja, na gut, aber trotzdem. Es handelt sich um einen völlig isolierten Fall. Nur eines ist mir aus dieser Krankengeschichte klar geworden, dass es am Kranken liegt, uns zu helfen. Gezielte Fragen hat sie doch nie beantwortet. Nur nach und nach entrollte sie ihr Denken, ihr Erinnern wie ein Wollknäuel, das abspult. Ich rate dir... Was hast du da eben gesagt? Bitte, ich sagte, ich rate dir... Nein, du hast gesagt, wie ein Wollknäuel, das sich abspult. Na und? Aber Josef, sagt dir denn das nicht etwas? Jemand spult einen Faden. Wer ist denn... Theseus! Theseus spult auf dem Weg in das Labyrinth den Faden der Ariadne hinter sich ab, um mit seiner Hilfe den Weg zurückzufinden. Das Labyrinth. Die Höhle des Minotaurus. Sigmund, bitte, nur keine Mythologie. Aber Josef, du hast eben gesagt, dass deine Patientin ganz sorgfältig ihre Gedanken abspulen musste, um zu ihrer Erinnerung zu gelangen. Dann stell dir doch einmal die Seele als ein Labyrinth vor. Sie verbirgt unsere geheimsten Erinnerungen und bedient sich ihrer, um uns zu foltern. Sigmund! Aber Josef, das ist es. Das ist es. Du hast es gefunden. Josef, du hast es gefunden. Wann war denn das? Du, das war vor etwa 12 Jahren. Vor 12? Und damals lebte doch Charcot noch. Und sein ganzes Leben hat er danach gesucht. Sigmund, aber Josef, die unsichtbare Wunde, die ist doch vielleicht ganz einfach die Erinnerung. Die Erinnerung an Schuld. Sigmund, aber ja, es ist die Erinnerung, die Menschen quält, lähmt, zu krüppeln macht. Na, da haben wir es. Wieder so eine voreilige Entscheidung. Weißt du denn, was dir gelungen ist? Die erste Obduktion am lebenden Patienten. Die unsichtbare Wunde, du hast sie bloßgelegt und du hast sie geheilt. Und das verschweigst du alles? Josef. Josef. Bisher bist du ein berühmter Arzt. Jetzt sei doch endlich einmal ein großer Arzt. Sigmund. Ich möchte, dass du mich anhörst, bevor du dich auf etwas einlässt, was für dich fatal ausgehen könnte. Es gibt Fakten, die nicht in dieser Krankengeschichte stehen. Vielleicht die wichtigsten. Und ich wäre dankbar, wenn ich sie dir nicht anvertrauen müsste. Möglich, aber dahinter steckt ein anderes Faktum. Einen Moment! Einen kurzen Moment war sie geheilt. Hör doch endlich auf, von Heilung zu reden. Sie wurde nie geheilt. Also gut, du sollst erfahren, wo sie sich jetzt befindet, was mit ihr geschehen ist. Sie ist in einer geschlossenen Anstalt. Sie ist verrückt. Eine Wahnsinnige. Und ich habe sie zerstört. Was sagst du da? Die Wahrheit. Leider. Ich besuchte sie zu oft und zu lange. Sie schien von diesen Besuchen abhängig geworden zu sein. Nur für mich war es der aufregendste Fall meiner ganzen Laufbahn. Es war, als wenn ich ein menschliches Gehirn in voller Tätigkeit unter dem Mikroskop hätte, um sein Funktionieren zu untersuchen. Sogar zu Hause sprach ich von nichts anderem mehr. Meiner Patientin ging es besser, nur meine Frau verschloss sich. Kapselte sich ab, sie war auf dieses reizende Wesen eifersüchtig. Ja, und da beschloss ich, die Behandlung abzubrechen. Ich besuchte sie eines Nachmittags und sagte ihr, dass dies meine letzte Visite sei. Wie hat sie reagiert? Vollkommen ruhig. Erleichtert ging ich nach Hause. Noch in derselben Nacht ließ ihre Mutter mich rufen. Alle ihre Symptome waren wieder da. Alle? Ja, alle. Und eins zusätzlich. Eine eingebildete Schwangerschaft im letzten Stadium. Mit allen typischen Merkmalen. Vergrößerung der Gebärmutter, Wehen, ja. Und mit mir sprach sie, als wenn ich der Vater dieses eingebildeten Kindes wäre. So sehr war sie verliebt in dich. Ja, so sehr, dass ihr Leben in meiner Hand lag. Nur ich, am kommenden Morgen, ja, am kommenden Morgen. Am kommenden Morgen? Habe ich Wien verlassen. Ich machte mit meiner Frau eine zweite Hochzeitsreise. Josef, du hast deine Patientin am Höhepunkt der Krise. Ja, ja. Sprich's ruhig aus. Sprich's aus, es ist die Wahrheit. Ich habe meine Patientin auf dem Höhepunkt ihrer Krise im Stich gelassen. Ja, sie hätte sich umbringen können. Ich wusste das. Aber ich hatte eine solche Angst vor dem, was ich ausgelöst hatte, dass ich einfach davonlief. Und jetzt? Jetzt ist sie verrückt. Eine Wahnsinnige, unheilbar bis ans Lebensende. Oh mein Gott. Das Merkwürdige ist nur, dass sie jetzt tagsüber völlig normal zu sein scheint, höre ich. Nur nachts kommt der Wahn, tobt sie, deliriert, ruft mich. Sigmund, lass dir das eine Warnung sein. Oh ja, jetzt eine Tasse Kaffee. Ich kann nicht widerstehen. Herzlichen Dank. Frau Martha, Sie machen wirklich den besten Kaffee von Wien. Aber ich habe mich... Natürlich, ich habe mich doch schon wieder verplaudert. Ich muss noch einen Hausbesuch machen. Verzeiht bitte. Sigmund, ich wollte dich nicht beunruhigen. Ich habe dir das alles nur gesagt, weil es dir eines Tages Leid bringen könnte. Und auch Ihnen, Frau Martha. Was hat der Josef mit dieser Warnung gemeint? Einer seiner Patienten hatte einen Rückfall. Und er bekam Angst. Naja, das ist verständlich. Aber wenn man über das Risiko hinwegsieht, ist es genau das Gleiche wie im Fall Elisabeth. Langsam zerstört sie sich selbst. Und wir stehen da und tun nichts. Statt zu suchen, zu forschen und vielleicht zu finden, auf die Gefahr hin. Auf die Gefahr hin? Sigmund! Die Gefahr hin, alles zu verlieren. Alles. Martha! Mama, bitte lass uns gehen. Schau, wenn ein Patient käme. Seit einer Stunde sind wir hier. Hast du einen einzigen Kunden gesehen? Die Ordination beginnt erst in 10 Minuten. Seit wann werden denn die Leute knapp vor Ordinationsbeginn krank? Niemand ist gekommen, kein einziger dringender Fall, oder? Ach, hier fehlt es an frischer Luft, man erstickt. Ach so, ewige Frau. Die Frau Mama ist da. Mit Fräulein Dolphy. So. Irgendwas ist geschehen. Aha. Danke, Kathi. Tragst du es in die Küche? Na, Stern, Mama. Grüß dich, Martha. Was ist denn passiert, um Gottes Willen? Wieder einmal Dr. Schönfeld. Dolphy. Also, was hat Schönfeld gesagt? Als man es mir erzählte, wollte ich es zuerst gar nicht glauben. Aber dann hat er es mir selbst bestätigt. Es gibt keinen Zweifel. Ja, was denn? Heuer wird auf der Internen kein einziger Jude ernannt. Und Schönfeld behauptet, das wäre Siegmunds Schuld. Aber was hat denn Siegmund damit zu tun? Sein Behandlungsfall. Elisabeth von Ritter. Kein einziger Arzt in Wien konnte sie heilen und Siegmund behauptet, dass es ihm gelingen wird. Selbstverständlich sind alle wütend. Vor allem natürlich Meinert. Was wollen Sie gegen ihn unternehmen? Ich will dich nicht erschrecken, Magda, aber es ist sehr, sehr ernst. Also Mama, du übertreibst alles. Wirklich? Siegmund hat uns sein Wort gegeben, diese Form von Hysterie nie mehr zu behandeln. Hat er das gesagt? Er hat das Recht, seine Meinung zu ändern. Naja, du verteidigst ihn, das ist selbstverständlich. Aber das hilft ihm nichts, wenn er im Unrecht ist. Du, ich habe bei Jakob ebenso reagiert. Ich verheimlichte ihm alle Befürchtungen, nur um ihm Mut zu machen. Und ich hätte damals härter sein sollen. Seinetwegen. Aus Liebe zu ihm. Mama, ich zähle da gar nicht. Natürlich nicht, aber euer Kind... Also regt euch doch nicht auf. Ich bitte dich, sei still, Dolphin. Sogar Breuer hat gesagt... Ja, ich weiß. Er sagt, dass die Behandlung gefährlich ist. Breuer ist sein Freund. Du kannst dir so vorstellen, was die anderen sagen. Josef meint, Siegmund geht in dieser Sache zu weit. Noch dazu so ganz allein. Naja, es ist erschreckend. Ach, vor allem ist es mutig. Großartiger Mut. So, ich kann ihm nichts sagen. Aber wir müssen doch... Ich habe Angst, ihn bei seiner Forschung zu stören. Bei seiner Arbeit. Außerdem habe ich das Gefühl, dass ich gar nicht für ihn existiere. Übrigens auch das Kind nicht. Aber Martha, das ist doch nicht wahr. Ich empfinde es so. Ich habe Angst, allein zu sein, von ihm getrennt. Ach, Mama, ist das normal, dass eine Frau immer Angst hat? Nein. Nein, nein, mein kleines Mädchen. Aber ich verstehe dich. Wenn es zu schwer für dich wird, komm zu mir, bis das Kind da ist. Mutter. Was? Unter dem Vorwand, dass Papa dich enttäuscht hat, spionierst du nun in Sigis Privatleben herum. Lass sie doch in Ruhe, lass sie doch alleine leben. Was unterstehst du dich? Wirst du wohl still lass sein? Lass sie leben. Leben. Leben. Weißt du überhaupt, was Leben heißt? Ahnst du überhaupt? Was alles in einem Leben geschehen kann? In der Nacht, als wir unser Haus in Freiberg verlassen mussten, Siegmund hielt dich an der Hand, du warst damals noch hier. Da standen wir auf dem Perron, in der Dunkelheit, im Nebel. Vater trug zwei Köfferchen. War ja auch alles, was wir besaßen. Unsere kleine Fabrik war in Konkurs gegangen, wir mussten alles verlassen. Und ich? Ich hatte Angst. Selbst Elend in Freiberg wäre mir lieber gewesen als die Unsicherheit in Wien. Aber ich sagte mir, du darfst nicht weinen. Jakob hat genug zu leiden. Nur konnte ich es nicht verhindern. Da plötzlich... Das Pfeifsignal des Zuges, seine Lichter, das Geräusch der herannahenden Räder. In diesem Moment wollte ich mich mit euch beiden vor den Zug werfen. Ich hielt Siegmunds kleine Hand ganz fest und ging nach vor. Da plötzlich fühlte ich seine kleine Hand ganz kalt in der meinen, als ob er ahnte. Da konnte ich es nicht mehr. Damals wärst du gestorben, ehe du geboren warst. Berühmtheit für meinen Sohn wäre zu viel verlangt. Aber bevor ich sterbe, habe ich ein Recht darauf, ihn in Sicherheit zu wissen. Zu wissen, dass du, Martha, und mein Enkelkind, dass ihr beide... solche Momente niemals erleben müsst. Siegmund? Ach, lieber Seien Sie, gnädige Frau. Guten Abend, Frau Martha. Guten Abend, Josef. Wo ist Siegmund? Er kommt sofort. Was ist denn geschehen? Ich muss Ihnen was vorlesen. Von Meinert. Ich wusste ja, dass es kommen würde, aber nicht, dass es so rasch kommt. Die Behandlung, die Ihr Kollege an Fräulein von Ritter durchführt, könnte von der Gesellschaft der Ärzte als den Regeln des Berufsstands zuwiderlaufend verurteilt werden. Siegmund steckt seine Nase in einen Fall, der Meinert gehört. Meinert packt mich am Kragen und sagt, Jude, sei vorsichtig. Pass auf deinen Juden auf. Genau das, was mir Schönfeld sagte. Schon wieder Schönfeld. Du siehst, ich brauche mich nicht zu verteidigen. Wer sich verteidigt, klagt sich an, Mama. Siege. Tag, Siegmund. Oh, Josef. Ja, lies das. Ich will nicht, dass einer von uns die Regeln des Berufsstands verletzt. Josef, ich würde sehr gern mit dir darüber diskutieren, aber ich erwarte eine Patientin. Siegmund, weißt du, was man sagt? Der Jude Freud benutzt Hexerei, um eine Patientin zu kurieren, die der große Meinert nicht kurieren konnte. Hexerei? Ja. Und es wäre höchste Zeit, Siege, dich danach zu richten. Mama, dein Fehler ist, dass du mit allen Ängsten der Juden geboren bist, aber mit den Vorurteilen der Habsburger lebst. Ihnen gehört die Welt. Wir dürfen nur darin arbeiten, oder? Ist es endlich an der Zeit, die klinischen Ursachen des Hasses zu ergründen, statt einer Mauer entlang zu laufen und zu hoffen, dass man uns nicht mit Steinen bewirft? Ja, so weit ist es also. Jetzt will er sogar die Menschen vom Hass kurieren. Gott ist es nicht gelungen, aber mein Sohn behauptet, dass er es kann. Ah, ja. Mein Haus steht immer offen, Marthe. Bitte komm, Dolfi. Sigi, gib nicht auf. Was hat Mama damit gemeint? Mein Haus steht dir immer offen? Zu schwangeren Frauen sagt man immer, du musst jetzt für zwei essen. Ich muss jetzt für zwei Angst haben. Martha! Siegmund, hör zu. Wenn Sie Hypnose schon als Hexerei verdammen, was werden Sie erst sagen, wenn du das Risiko eingehst, die Baroness von Ritter in den Wahnsinn zu treiben? Die Seele des Menschen ist ein Land ohne Grenzen, das man weder betreten noch erforschen darf. Das galt zu Heraklits Zeiten und gilt auch heute noch. Man soll an die Seele nicht rühren. Das wäre Chirurgie eines Blinden. Mir bleibt keine andere Wahl. Aber, Siegmund, es ist nicht der erste Fall, dass wir Ärzte hilflos sind. Oh doch, deine Patientin war geheilt. Einen kurzen Augenblick, aber geheilt. Aber deine nicht. Und mir will scheinen, es sei eine Gelähmte besser dran als eine Wahnsinnige. Oh, gleich wirst du mir sagen, eine Kranke ist besser dran als eine Gesunde. Siegmund, du scheinst nie eine Patientin gesehen zu haben, die von Angst, Gewissensbissen und seelischen Qualen zermartert wird. Sonst könntest du nicht so leichtfertig handeln. Ich konnte meine Patientin hypnotisieren. Was wirst denn du tun? Eine Operation durchführen ohne Narkose? Was, wenn sie plötzlich, wie vom Blitz getroffen, vor all dem steht, was sie vor sich selber verbirgt? Innerhalb von Sekundenbruchteilen wird ihr seelisches Gleichgewicht zusammenstürzen. Und was wirst du dann tun?